Zehntes Kapitel. Ich glaubte meinen Augen nicht zu trauen, als die Tür des Pendelkastens plötzlich aufging und dann der Geistesgestörte daraus hervorgeklettert kam, mit dem ich in jenem Moment wohl am allerwenigsten gerechnet hätte. Überwältigt trat ich einen Schritt zurück von der Uhr und stieß unbeabsichtigt gegen Jannik Böhmer, der sofort losjaulte vor Schmerz und mich anmaulte, dass ich doch gefälligst besser aufzupassen hätte, wo ich hintrat. Ich drehte mich etwas verdutzt nach ihm um und erkannte, dass er bei der Rauferei, während der ich mit Van Hollig hinter der Kartonwand begraben gewesen war, doch wesentlich mehr abbekommen haben musste, als es zunächst den Anschein auf mich erweckt hatte. Alle anderen Anwesenden nahmen keinerlei Notiz von meiner kleinen Randszene mit Jannik Böhmer, denn sie waren alle auf den Geistesgestörten fokussiert, der ihnen soeben im Begriff war, mit sehr wichtig betonter Stimme zu erklären: Wasser kann Infrarotstrahlung aus Glühlampen ausfiltern und absorbiert radioaktive Strahlung im Abklingbecken von Kernkraftwerken. Genau in dem Moment, als ich zu ihm hinsah, sah er auch zu mir rüber, und als unsere Blicke sich trafen, hatte ich das Gefühl, zu Eis zu erstarren. Er unterbrach seine Psychopathenrede und hielt einen Augenblick lang inne, um sich umzusehen, als würde er sich aller Versammelten im Keller jetzt erst überhaupt bewusst werden. Er räusperte sich und fuhr dann mit völlig verändertem Tonfall fort, indem er auf einige der Anwesenden dabei mit ausgestrecktem Finger zeigte: Wie ich unschwer erkennen kann, hat die Suppe schon einige von euch erwischt. Du bist infiziert und du scheinst wohl Glück gehabt zu haben. Er hatte zuerst auf Böhmer, dann auf Berger, Frau Kohlschuh und zuletzt auf meinen Kollegen Agent Klimps gezeigt, vor dem er sich anschließend sehr frech aufbaute und verkündete: Du kannst wirklich froh darüber sein, dass deine Beulen nicht aufgeplatzt sind, denn wenn die Suppe erstmal dein Blut geleckt hat, werden Tintenfische in deinen Adern nisten und ihre Arme werden dich in der Luft zerreißen, von innen nach außen, und dann BÄM! Er sprang in die Höhe und breitete dabei seine Arme aus, um scharadenhaft eine Explosion zu simulieren. Hernach stellte er ein überaus selbstzufriedenes Lächeln zur Schau, mit dem er feixend einen Blick in meine Richtung riskierte, und ich stellte mich innerlich schon darauf ein, dass er als nächstes mich ansprechen würde, denn auch ich hatte Verletzungen, insbesondere an meinen Armen und meinen Händen, durch das zu Bruch gegangene Geschirr, das auf mich draufgefallen war. Aber er sah nur ganz flüchtig in meine Richtung und sagte dann überhaupt gar nichts zu mir, was mich seltsamerweise viel mehr beunruhigte als jeder geisteskranke Unsinn, den er mir über mein mir aus seiner Sicht zustehendes Schicksal hätte auftischen können. »Was willst denn du, zerlumpter Vogel, von mir?« konnte ich Glimms als Reaktion auf die Ansage des geistesgestörten miesgelaunt knurren hören, und ich war drauf und dran, ihn davor zu warnen, sich nicht mit diesem unberechenbaren Subjekt anzulegen, das ich aus tiefstem Inneren heraus für eine größere Bedrohung einschätzte als die gesamte verdammte Situation, in der wir uns befanden. Noch bevor ich aber einschreiten konnte, meldete Julian Berger sich zu Wort, und seiner Stimme war die Niedergeschlagenheit gut zu entnehmen, als er sprach: Ein Infektionsweg über eine direkte Kontaminierung des Blutes war auch meine eigene Vermutung. Außerdem kann ich selber auch sehr deutlich spüren, dass mein Zustand sich in negativer Weise kontinuierlich verändert, seitdem diese Substanz mit meinem Hämoglobin in Kontakt geraten ist. Er schluckte so hart, dass selbst ich von meiner eher entlegenen Position aus es hören konnte. Ein hysterisches Stimmengewirr brach daraufhin abermals aus, das alsdann zerschnitten wurde von Jannik Böhmers lautem Aufheulen. Was soll das nur heißen? Werden wir alle so zerplatzen wie der eine von den Terroristen hier? Ich will nicht so sterben! Ich weigere mich, hier in diesem dunklen Dreckloch mit euch zu krepieren! Ich wollte diesen blöden Job hier gar nicht haben! Und dann fing er auf einmal panisch an, um Hilfe zu rufen, und kruderweise stimmten einige andere mit ein, obwohl es absolut irrational war, zu glauben, dass sie von irgendjemandem gehört werden würden. In dem ganzen allgemeinen Chaos und Lärm verlor ich bald die Übersicht und bemerkte, dass ich auch den Irren nicht mehr dort sehen konnte, wo er bis eben gerade noch gestanden hatte. Völlig eingenommen davon, ihn finden zu müssen, bevor er sich wieder wie in Luft auflösen würde, achtete ich nicht weiter auf das tumulthafte Treiben meiner Leidensgenossen, sondern suchte nur nach dem Geistesgestörten und sah ihn dann schließlich dabei, wie er sich gerade dazu anschicken wollte, wieder in die Uhr hineinzuklettern. Ich drängelte mich nervös und hastig zwischen den Leuten durch, die mir im Weg standen, und erwischte ihn nur ganz knapp, bevor er sein anderes Bein auch noch in den Uhrenkasten gesetzt hatte, und er drehte sich zu mir um mit einem Lachen im Gesicht, das mir in jener Situation reichlich fehl am Platze erschien, während er anmerkte: »Das wird mir jetzt so stressig hier mit den Affen. Wenn ihr mit nach draußen kommen wollt, müsst ihr mir folgen. Bin ja eigentlich nur hergekommen, damit ihr auch das nächste Kapitel noch erleben könnt. Aber wenn ihr lieber darüber streiten wollt, wer am schlimmsten dran ist von euch, dann sollt ihr alle Zeit der restlichen Welt bekommen, darüber zu einer sinnbringenden Einigkeit zu gelangen. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei.« Noch immer lachend drehte er sich von mir weg und war drauf und dran, komplett im Pendelkasten zu verschwinden, aber ich hielt ihn auf mit meiner Frage: »Was ist mit denen, die infiziert sind? Können wir sie mitnehmen?« »Gewiss doch«, sagte der Geistesgestörte in einem absurd sanften Tonfall zu mir und fügte, ohne sich umzudrehen, hinzu: »Aber sie sollen sich schnell entscheiden, denn ich werde diese Tür hier nicht die ganze Nacht lang für euch aufhalten. Im Grunde genommen brauche ich keinen einzigen von euch, um diese Geschichte zu beenden. Aber wenn es so sein soll, dann soll es geschehen.« Er brabbelte noch irgendwas vor sich hin und ich wirbelte derweil auf meinem Absatz herum, um mich irgendwie der Aufgabe zu wappnen, diese hysterischen Menschen irgendwie so weit sortiert zu kriegen, dass sie alle ganz brav der Reihe nach in diesen Pendelkasten klettern würden. Zunächst einmal musste ich mich dazu freilich der uneingeschränkten Aufmerksamkeit dieser Menschen bemächtigen und verschaffte mir Gehör, indem ich einmal sehr laut auf meinen Fingern pfiff. Als alle zu mir her sahen, rief ich in den Keller, dass es halte: »Hört mal alle her, wir werden diesem jungen Mann dort nun alle in die Uhr folgen, verstanden? Das ist eine Geheimtür, die uns nach draußen führen wird.« »Draußen regnet es, wir würden auf der Stelle sterben«, kreischte Janek Böhmer, und die beiden Kolleginnen untermalten sein Gekreisch mit ihrem lauten Geheule, wobei Frau Resch wesentlich wehleidiger klagte als Frau Kohlschuh, die ihr durchaus tragischeres Schicksal mit beachtsamer Würde zu tragen schien, obwohl auch sie laut schluchzte und weinte. Sie wäre gar nicht von der Suppe, wie der Irre das Zeug bezeichnete, infiziert worden, wenn man sie nicht zuvor so brutal getreten hätte. Die Hippies, die dafür verantwortlich waren, standen derweil etwas abseits aller anderen wie eine Art Geheimclub, und ich wunderte mich etwas darüber, dass sie gar keine Anstalten gemacht hatten, den Geistesgestörten wie jemanden zu behandeln, mit dem sie zusammen an diesen Ort gekommen waren. »Trotzdem müssen wir erstmal irgendwie aus diesem Keller rauskommen, und es gibt keinen anderen Weg«, argumentierte ich in Böhmers Richtung, und prompt mischte Glimpsig ein mit der Bemerkung: »Aber sowas von rauszuwollen aus dieser Gruft, selbst wenn wir dazu durch ein verflixtes Schlüsselloch kriechen müssten«, wie er sich ausdrückte. Arlon sagte nichts weiter dazu, aber stellte sich ebenfalls auf meine Seite neben die Uhr, um zu zeigen, dass auch er zum Aufbruch bereit war. Als von irgendwoher sich dann Tristan van Hollick zu uns gesellte, kam auch Holger Rumpf dazu, und Julian Berger folgte ihm mit einem sichtbaren Zögern. Frau Kohlschuh kam, als sie sah, dass auch Berger zu uns kam, und die Hippies kamen schließlich auch noch. Jannik Böhmer blickte reichlich verloren drein mit seinem verheulten Blick, als er ziemlich allein dort stand, und Frau Resch an seiner Seite wirkte überaus unschlüssig darüber, ob sie ihrem zerbrochenen Ritter noch weiter das Händchen halten oder doch besser die Mehrheit aufstocken sollte. Sie tat dann kurz entschlossen Letzteres und warf Böhmer einen herzzerreißend entschuldigenden Blick zu, als sie zu uns aufstieß. »Ihr könnt mich nicht einfach hier zurücklassen. Das könnt ihr nicht machen!« schrie er wie von Sinnen und plärrte noch irgendetwas davon, dass er wirklich schwer verletzt sei und dringend in ein Krankenhaus gebracht werden müsste, dass er überdies einen Rechtsbeistand einforderte und er sowieso alles und jeden bis auf das letzte Hemd verklagen würde, der für diesen ganzen Mist verantwortlich gewesen sei. Niemand ließ dem zeternden Böhmer noch irgendeine Aufmerksamkeit zuteil werden, als ich mich der Tür am Pendelkasten als erster zuwandte, um dem Geistesgestörten, wohin auch immer, zu folgen. Plötzlich bekam ich allerdings starkes Herzrasen und zweifelte auf einmal daran, ob ich wirklich das Richtige tat, wenn ich jetzt dort in diese Uhr hineinging. Ich warf einen Blick auf ihn, er hing noch immer halb im Pendelkasten und hielt das schwere Eisenpendel mit der linken Hand zur Seite, als würde er eine schwere Eisentür offen halten. Er warf mir einen Blick über seine Schulter zu und zwinkerte dann, als hätten wir irgendeine Art Geheimnis miteinander, von dem niemand etwas wissen durfte. Ich wusste dieses Zwinkern in keiner Weise zu deuten und versuchte, mir den Schauer nach außen nicht anmerken zu lassen, der mir da so eiskalt über den Rücken fuhr, als hätte man mir eine Ladung Eiswürfel in den Hemdkragen geschüttet. »Du musst das Pendel in die Hand nehmen und festhalten, damit die Tür nicht hinter mir zufällt, wenn ich durch sie hindurchgehe.« ließ er verlauten, und ehe ich darüber nachdenken konnte, was für ein Film da jetzt schon wieder ablief, ergriff ich das Pendel und hielt es fest, damit es nicht zur anderen Seite schwingen konnte. »Wenn du das Pendel loslässt, fällt die Tür zu, und der Nächste, der nachkommen will, landet in einem völlig anderen Raum als dem, in den wir jetzt rein wollen«, erklärte der Geistesgestörte mir außerdem, und er betonte es mit einer derart von Vernunft belegten Stimme, dass ich absolut keine Schwierigkeit damit hatte, ihm jedes einzelne Wort zu glauben, das er von sich gab. Zum ersten Mal, seit ich ihm begegnet war, hatte ich den Eindruck, dass er eventuell der einzige von uns allen sein könnte, der überhaupt so etwas wie einen Durchblick hatte bei diesem ganzen irren Chaos, das um uns herum abging. Absolut sicher war ich mir diesbezüglich allerdings noch lange nicht in jenem Moment. Aber vielleicht vermochte wirklich nur ein absolut wahnsinniger Geistesgestörter einer solch irrationalen Weltlage entsprechend vernunftbegabte Entscheidungen zu treffen. Obwohl ich geglaubt hatte, dass mich schon längst nichts mehr würde schocken können in diesem verrückten Albtraum, staunte ich nicht schlecht, als der Geistesgestörte dann tatsächlich ganz plötzlich im Pendelkasten verschwand, wie durch irgendeinen raffinierten Zaubertrick. Allzu lange konnte ich mich mit dem Staunen allerdings nicht aufhalten, denn dicht hinter mir drängte mein Kollege Glimps darauf, der Nächste sein zu dürfen, der durch die magische Tür ins Ungewisse ging. Er rückte mir dabei so dicht auf die Pelle, dass ich seinen heißen Atem in meinem Nacken fühlen konnte, und angewidert davon duckte ich mich von ihm weg und schickte mich nun meinerseits damit an, in diesen Pendelkasten hineinzuklettern. Müßig zu erwähnen, dass ich mir dabei reichlich dämlich vorkam und ich mich den mehr als nur skeptischen Blicken um mich herum in sehr unangenehmer Weise ausgeliefert fühlte. Ich drehte mich zu Glimps um, der mir seinen nach Gülle stinkenden Atem direkt in mein Gesicht hauchte und mir einen Blick zuteil werden ließ, dem leicht zu entnehmen war, dass er mich reinschubsen würde, wenn ich mich nicht bald von allein in Bewegung setzte. Da zeigte ich ihm das Pendel, das ich noch immer in der Hand hielt, und wies ihn an, es nun selber in die Hand zu nehmen und es anschließend an denjenigen weiterzugeben, der nach ihm kommen sollte. »Du darfst es auf keinen Fall loslassen«, sagte ich zu ihm und ersparte mir die Erklärung, weil ich sie selber für zu verrückt hielt und davon ausging, dass Glimps mir allenfalls einen Vogel zeigen würde, hätte ich es ihm erzählt. Vorsichtig tastete ich mich mit dem linken Fuß voran und stellte fest, dass der hölzerne Schatten im Inneren des antiken Pendelkastens in der Tat einen an sich unsichtbaren Raum beinhaltete. Mit voller Absicht vermied ich es, mir vorzustellen, wohin mein nächster Schritt mich wohl führen würde, und mit angehaltenem Atem, fest zugedrückten Augen und eng zugekniffenem Arschloch verschwand ich in der Uhr. Es ist schwer zu beschreiben, was man empfindet, wenn man durch eine Uhr geht. Berufsbedingt war ich es zwar gewöhnt, mich durch Absperrungen zu begeben, aber obwohl das Gefühl, durch die Uhr zu gehen, jenem ganz ähnlich erschien, das man hat, wenn man hinter ein rot-weiß gestreiftes Absperrband geht, war es dennoch etwas gänzlich anderes. Natürlich vermag ich nicht zu sagen, wie es sich für die anderen angefühlt haben mochte. Für mich selbst aber war es eine überaus intensive Grenzerfahrung, und all die Uhren, die seit der großen Katastrophe völlig wertlos geworden sind, erscheinen mir durch diese Erfahrung wie verschlossene Türen, die ich am liebsten aufbrechen würde, um wenigstens ein einziges Mal noch dieses Gefühl zu erleben, mit dem ich durch jene Uhr gegangen bin. Jedenfalls stand ich danach auf einmal in einem ganz rosafarben gestrichenen Zimmer, und ich blickte hinter mich, um zu sehen, woher ich gekommen war. Aber hinter mir war nur ein mit vergilbter alter Zeitung verklebtes Fenster mit einem hölzernen Fensterbrett, von dem in groben Spänen alte weiße Farbe abblätterte. Es stand außerdem eine alte graue Vase mit einer Kerbe am Halse darauf, und drumherum lagen lauter tote Fliegen verteilt. Irritiert sah ich wieder nach vorn, denn als ich plötzlich in dem rosafarbenen Zimmer aufgetaucht war, hatte ich gesehen, dass alle anderen sich bereits darin befanden. Sie hatten sich am anderen Ende des Raumes um eine verschlossene schwarze Tür versammelt, und ich wollte gerade zu ihnen gehen, als ich hinter mir ein leises Geräusch hörte. Es klang wie das Knarzen von Kissen, auf die man sich gemächlich auszustrecken geruht. Was ich dann sah, kam mir so unglaublich vor, dass ich es selbst jetzt noch immer nicht wirklich glauben kann. Und doch ist es genauso geschehen, wie ich es sah. Aus der alten grauen Vase kam der Geistesgestörte herausgeklettert. Wie eine aufblasbare Figur wurde er immer größer, als er sich aus dem schmalen Gefäß befreite, und dann stand er plötzlich einfach im Raume, so wie ich vor ihm schon. Ich konnte mich nicht daran erinnern, aus dieser Vase in dieses Zimmer hineingeklettert zu sein, und war auch immer noch recht mitgerissen von meiner spirituellen Erfahrung, während ich durch die Uhr gegangen war. Und so wurde mir zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt erst bewusst, dass wir alle in umgekehrter Reihenfolge in dieses Zimmer gekommen waren. Der Geistesgestörte, der zuerst in die Uhr geklettert war, kam als letzter aus der Vase in das rosafarbene Zimmer. Er machte einen absurd vergnügten Eindruck auf mich, noch immer hielt ich ihn für gefährlich, er selbst aber schien das alles wohl für irgendeine Art Spiel zu halten. Er klatschte fröhlich in die Hände und ging an mir vorbei, als würde ich eine große Sause verpassen, wenn ich mich nicht mitschleifen lassen würde. Ich folgte ihm mit dem gesunden Sicherheitsabstand, den man grundsätzlich an den Tag legen sollte, wenn man mit Dingen rumhantiert, die man für tickende Zeitbomben hält. Und dann standen alle an der schwarzen Tür, aber keiner wagte, sie zu öffnen, und es sagte auch niemand etwas. Es war so still in diesem rosafarbenen Prinzessinnen-Albtraum, dass man einen Floh darin hätte husten hören können. Der Geistesgestörte sah uns alle der Reihe nach an und schüttelte dann mit der Zunge schnalzend langsam den Kopf, als hätte er großes Mitleid mit so viel grenzenloser Ahnungslosigkeit auf einem Haufen. Dann verkündete er uns, dass wir wohl noch immer viel zu sehr in alten Denkmustern feststecken täten, wie er sich uns gegenüber veräußerte. Demnach wäre es naiv zu glauben, dass eine Tür auch wirklich eine Tür war, nur weil sie aussah wie eine, und dass insbesondere diejenigen, die den Anschein erweckten, ganz gewöhnliche Türen zu sein, in den meisten Fällen Fallen waren, auf die wirklich nur die Dümmsten der Dummen ernsthaft hereinfallen konnten. Er riet uns, die Finger von der Türklinke zu lassen, und stellte sich dann vor das große weiße Himmelbett, um uns zu zeigen, wie man es richtig machte. Wir waren alle sehr gespannt darauf, was nun kommen würde. Ich habe dieses Zimmer genommen, weil es das mit der größten Bettdecke ist, sagte er, während er den Saum der weißen Tagesdecke anhob, um uns hernach anzuweisen, allesamt darunter zu kriechen. Dieses Mal aber sollten die Verletzten zuerst gehen, und natürlich gab es erst noch einen Aufstand von Janek Böhmer, der darüber klagte, dass man ihn und die anderen unter der Decke zu ersticken trachten würde. So ein Unsinn, hatte der Geistesgestörte dazu gemeint und dann erklärt: Es geht hier nach draußen. Ihr sollt deshalb zuerst gehen, weil ihr dann zuletzt rauskommt. Während Janek Böhmer noch etwas weiter zeterte und mit sich und der ganzen Welt haderte, trat Frau Kohlschuh mutig hervor, um sich als Freiwillige zu melden, die als erstes unter die Decke kriechen würde. Ha, das kommt gar nicht in Frage, hatte Glimps sich dann vorgedrängelt und gerufen, dass er als erstes gehen wollte. Obwohl der Geistesgestörte ihm mit einer wahnsinnigen Ruhe nochmal zu erklären versuchte, dass der Erste, der unter die Decke ging, der Letzte sein würde, der nach draußen kam, konnte niemand mehr Agent Glimps aufhalten, und schnaufend kroch er unter die Decke. Als nächstes ging Frau Kohlschuh, und Berger versuchte, den Böhmer zu überzeugen, ihrem Beispiel Folge zu leisten, ging dann aber trotzdem noch vor ihm unter die Decke. Frau Resch überzeugte ihn schließlich irgendwie und ging mit ihm zusammen unter die Decke. Vermutlich war es nicht das erste Mal, dass sie mit Böhmer zusammen unter eine Decke kroch, aber das interessierte mich herzlich wenig in jenem Moment. Holger Rumpf zeigte sichtliche Zweifel daran, sich zu den anderen unter die Decke zu begeben, tat es dann aber doch, als Agent Arlon sich ebenfalls dazu aufgerafft hatte. »Ich sehe dich dann draußen, Mausebein«, raunte er mir nervös lächelnd zu, als er an mir vorbeiging. Ich selber rührte mich nicht vom Fleck, sondern beobachtete starr die drei letzten der Hippies, wie auch sie sich unter die Decke zwängten, die der Irre hochhielt wie eine Zelttür. Es war sehr eigenartig, als ich dann auf einmal nur noch ganz allein mit ihm in diesem Zimmer stand. Er sah zu mir rüber und gestikulierte einladend unter die Decke, aber irgendetwas hemmte mich so stark, dass ich nicht mal mehr auch nur ein Wort zu sagen imstande war. »Draußen regnet es«, sagte der Geistesgestörte zu mir und führte weiter aus. »Du musst keine Angst haben, der Regen wird dich gar nicht berühren, es ist sicher.« »Geh du doch zuerst«, brachte ich schließlich mühsam hervor, doch er meinte daraufhin zu mir, dass er mir die Tür aufhalten müsse, weil ich sonst ja woanders landen würde, und obwohl ich absolut überhaupt nicht unter diese Decke kriechen wollte, tat ich es dann doch, wenn auch nur sehr widerwillig.